Den Meldungen aus Seoul zufolge gab der südkoreanische Präsident Park Geun-hye am 4. November in Bezug auf die beispiellose Skandalaffäre ihrer faulen Staatsverwaltung eine Stellungnahme gegenüber der Bevölkerung ab. Sie sprach, dass sie sich erneut aufrichtig entschuldige und dass sie auch die Untersuchung durch Sonderstaatsanwalt akzeptieren würde. Doch sie sagte kein einziges Wort über ihr Verbrechen und meinte, als ob die Rolle von Choi Soon-sil auf die private Sphäre beschränkt sei und die Einmischung einer privaten Frau in die Staatsangelegenheiten ein persönlicher Fehler von Choi Soon-sil sei. Mit den Worten "Wie Sicherheitskrise und schwierige Wirtschaftslage" behauptete sie, dass man dem Chaos und der Lücke der Staatsverwaltung vorbeugen solle. Mit dieser unverschämten Sophisterei lehnte sie die Forderung der südkoreanischen Bevölkerung nach ihrem Rücktritt ab. Der verantwortliche Sprecher der Gemeinsamen Demokratischen Partei, der Vorsitzende für Notmaßnahmen und parlamentarische Fraktionsvorsitzende der Partei des Volkes und der gemeinsame Geschäftsführer des Vereins für die Teilnahme an der demokratischen Gesellschaft und weitere Bewohner der verschiedenen Kreise und Schichten Südkoreas kritisierten, Park Geun-hye habe die Korruptionsaffäre unter Missbrauch der Amtsgewalt als eine Sache für die Wirtschaft und das Leben der Bevölkerung gerechtfertigt. Damit habe sie der Bevölkerung den Dolch in die Brust gestoßen. Am 4. November kritisierte der südkoreanische Sender CBS die unverschämte Stellungnahme von Park Geun-hye gegenüber der Bevölkerung, in der sie sich der Verantwortung für das Chaos der Staatsverwaltung entzog. Und die südkoreanische Zeitung Hangyore brachte einen Leitartikel mit dem Titel "Die Pflanzenpräsidenten rennt der Katastrophe entgegen".